Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 620 an Schiller. Sie haben sehr wohl getan, bei der Gelegenheit, die sich zeigte, einige Bedingungen zu machen, welche der sonst so ökonomische Freund sowohl als ich mit Vergnügen erfüllen wird. Man ist so gewohnt, die Geschenke der Musen als Himmelsgaben anzusehen, dass man glaubt, der Dichter müsse sich gegen das Publikum verhalten, wie die Götter gegen ihn. Übrigens habe ich Ursache zu glauben, dass Sie bei dieser Gelegenheit von einer anderen Seite noch was Angenehmes erfahren werden. Wegen der Propyläen bin ich völlig Ihrer Meinung. Verfasser, Herausgeber und Verleger scheinen mir sämtlich interessiert, dass die Schrift nicht abreiße. Verminderung der Auflage, Nachlass am Honorar, Zaudern mit den nächsten Stücken scheint das erste zu sein, wozu man sich zu entschließen hätte. Alsdann lässt sich das Weitere überlegen und ausführen. Es ist der Fall von dem verlorenen Pfeil, dem man einen andern nachschießt. Nur freilich kann man dem Verleger nicht zumuten, ihn allein zu riskieren. Ich wünsche nun gar sehr bald wieder bei Ihnen zu sein, so wie ich unserer Gegend Regen wünsche, damit mein Inneres wie das Äußere gedeihe. Leben Sie indessen recht wohl und grüßen Ihre liebe Frau, Weimar, am 10. Juli 1799, Goethe.